Wir hören uns um etwa 21 Uhr wieder. 5, 4, 3, 2, 1. Meine Damen und Herren, die Uhr läuft. Soeben hat der Abstieg auf die Mondoberfläche begonnen. Der gesteuerte Anflug auf das Kratergebiet des Taurus und des Littro. Es wird ein relativ schwieriger Anflugkurs werden, denn das Raumschiff biegt sozusagen von der Rückseite des Mondes um die Ecke und der Weg bis zum Landeplatz ist kurz. 9 Minuten und 20 Sekunden dauert die erste Phase dieses direkten Anfluges. Danach wird es noch mal etwas über 3 Minuten dauern, bis dann die Landung erfolgt. Die Höhe ist jetzt etwa 15 Kilometer plus minus. Die Strecke, die überflogen werden muss, 550 Kilometer. Der Treibstoffverbrauch im Augenblick 7,2 Tonnen. Nun, man musste die Anflughöhe etwas weiter wählen, etwas steiler einfliegen, da man ja 12 Minuten Zeit braucht, um vom Boden aus den Flug zu verfolgen. Man hat die Fähre auch etwas leichter gemacht, indem man die letzte Zündung mit dem Reaction Control System vorgenommen hat, die letzte Zündung vor dem Abstieg auf den Mond. Die Fähre ist vorhin 18 Kilogramm leichter geworden, dadurch hat man 6 Sekunden mehr Reaktionszeit gewonnen und jetzt ist natürlich auch schon etwas Leben in die Gespräche zwischen Houston und der Bodenstation gekommen, eben das nächste Go für die nächste Phase und wir hören mal ein bisschen hinein. Die Gesprächspartner sind Jack Schmidt, der Pilot der Mondlandefähre, Jujun Cernan, der Kommandant der Mission und der Capsule Communicator in Houston. But we're about 8,000 feet high. Challenger, Houston, we'd like you to cycle the PQGS switch off and then back on. Es ist bemerkenswert, mit welcher Ruhe sich dieser Vorgang vollzieht. Das muss man gerade bei diesem letzten Apollo-Unternehmen noch einmal ausdrücklich feststellen. Alle sind eingespielt auf diese Manöver, alle sind konzentriert und alle sind ruhig. Wir wissen ja, dass die Astronauten das Landegebiet relativ gut kennen. Bereits bei der vorhergehenden Umkreisung des Mondes haben sie sich das Gebiet angeschaut und waren ganz erstaunt, alle jene Krater wirklich wieder zu erkennen, die man ihnen auf die Karte gezeichnet haben. Man hat gesagt, Houston, ob ihr es glaubt oder nicht, die Krater sind alle da. Und die optische Orientierung jetzt beim Anflug ist besonders wichtig, denn langsam beginnt sich die Mondlandefähre, die ja zunächst einmal parallel zum Monde fliegt, aufzurichten und langsam kommt der Mond in das Blickfeld der Astronauten. Nun, das Erstaunliche ist, dass sich das Team in der Kapsel kaum beirren lässt. Der Communicator am Boden muss mitten in das Gespräch einbrechen, um die Astronauten an die nächste Stufe gewissermaßen zu erinnern. Könnten die Astronauten jetzt nach unten sehen, dann würden sie sehen, wie die Mondoberfläche in jetzt ungefähr 12 Kilometer Höhe wie ein schnell ablaufender Film unter ihnen hinzieht. Es gehört schon eine enorme Übung dazu, aus einer solchen Höhe die einzelnen besonders markanten Züge der Gegend und speziell der Landegegend identifizieren zu können. Das müssen sie ja nachher beim direkten Anflug. 100 und aber 100 Mal haben sie sich Bilder und Filme dieses Gebietes angesehen, das fotografiert wurde bei früheren Apollo-Unternehmungen, bei der Kartenfotografie vom Mutterschiff aus, wie das auch jetzt wieder der Mutterschiffpilot Ron Evans tun wird. Soeben wurde gesagt, dass man ein bisschen über der Anflugtrajektorie liegt, noch ein bisschen zu hoch ist, aber das Ganze spielt sich in einer Ruhe ab, wie man sie bei keinem der vorangehenden Apollo-Mondflüge gehört hat. Und hier kann man eigentlich nicht so sehr von der puren Routine sprechen, denn dieser Kurs ist schwerer als alle vorangegangenen. Man muss einige tausend Meter hohe Berge überfliegen, um in eine Schlucht hineinzufliegen. Man hört immer nur wieder, beautiful, alles läuft gut. Die Astronauten ruhig und gelassen zieht die Mondfähre dem Taurus-Littrow-Gebiet zu. Wunderbar, wunderschön wird immer, wie er gesagt, was sich im Augenblick nicht auf besondere Anblicke bezieht, denn wie gesagt, die Astronauten liegen ja auf dem Rücken und sehen in den Himmel, sondern was sich bezieht auf die Readings, die Daten und Messungen der Radargeräte, der Höhenmessgeräte und so weiter. Nun, die Astronauten haben, wenn sie über der Landestelle schweben, allerhand Spielraum. Gut 40 Sekunden zusätzlicher Suchzeit, um einen geeigneten Platz zu finden. Mehr als alle anderen Astronautenteams zuvor. Man hat ihnen viel Luft einkalkuliert. Und im Augenblick überschlägt sich etwas der Verkehr, aber nicht vor Aufregung, sondern weil jeder jedem was erzählen möchte. Soeben sind 5 Minuten dieses ersten Landeanfluges vergangen. Und ich hatte gesagt, bei 9 Minuten und 20 Sekunden wird die erste größere Landesequenz beendet sein und dann beginnt beim sogenannten Hochtor der eigentliche Niederstieg, kann man sagen. Eben fragte man in der Challenger und sagte, ist denn die Batterie Nummer 3 an? Wir können das von hier oben gar nicht sehen. Houston antwortet, zu eurer Beruhigung, Jungs, die Batterie ist an, kümmert euch nicht weiter darum, die Sache geht weiter. Das sind die Astronauten, meine Damen und Herren, so als wenn sie wirklich nur wenige Meter von uns entfernt sind, besser als ein Ortsgespräch in Berlin. Herr Zimmer, Sie sagten eben, we wanna keep it high. Hat das vielleicht etwas zu tun mit dem diesmal steileren Abstieg? In jedem Fall. Das ist ja etwas ganz anderes und das hat man im Simulator gründlich studieren müssen. Man stößt aus einer relativ großen Höhe in einem steilen Winkel auf die Oberfläche vor. Und das muss man sorgfältig ausbalancieren und auskorrigieren. Die Strecke bis zum eigentlichen Landepunkt hat sich jetzt in der Entfernung auf ungefähr 60 Kilometer verringert. Nun, und wir dürfen nicht vergessen, man fliegt über ein Gebirge. Ein Gebirge ist massiv und verändert auch etwas die Anflugbahn, die sehr empfindlich ist gegen Änderungen des Schwerefeldes. Man muss das immer wieder austarieren. Das geht nicht so vollautomatisch, wie man es sich normalerweise vorstellt. Es gehört sehr viel Fingerspitzengefühl dazu, ein solches Fahrzeug zu steuern. Mit ruhiger, etwas vielleicht ein klein bisschen angespannter Stimme kommen also wieder Angaben über die Höhe, über die Geschwindigkeit, über die Fallgeschwindigkeit der Fähre und dazwischen doch schon einzelne Bemerkungen, Beschreibungen, denn man kann jetzt aus dem Fenster durch den sich allmählich neigenden Winkel der Mondfähre einiges sehen. Eben hat man wieder die nächste Phase bekommen, den nächsten Abschnitt des Fluges. Er ist freigegeben worden. Und da Sie gerade die Kondition der Astronauten ansprachen, ich glaube, es gebührt jetzt schon ein dickes Lob dem Geologen Harrison Schmidt. Er macht eigentlich seinen Wissenschaftlerkollegen alle Ehre, denn er scheint mir doch in der Mondfähre der dominierende Mann zu sein von seiner Funktion her und keine Spur von Unsicherheit ist sein Kommandos. Wie steil der Anflugwinkel diesmal sah, hätten Sie der letzten Höhengabe entnehmen können, 25.000 Fuß, das sind ungefähr 3.300 Meter Höhe, bei 15.000 hatten Sie gar angefangen. Sie sind also, wie man sieht, ziemlich steil schon heruntergekommen. Nun, immer wieder werden die Zahlen von unten nach oben ausgetauscht und auch Houston checkt ganz ruhig durch und man sagt, großartig und das müsste man fotografieren. Nun, nicht mehr viel trennt die Astronauten vor dem Aufsetzen der Landefähre, aber täuschen wir uns nicht, noch ist der schwierigste Teil nicht überstanden. Gut 8 Minuten jetzt in der Landesequenz. Come up, Baby, Sie haben es eben gehört, man tariert das Fahrzeug nach, man tippt auf diesen und jenen Schalter, Sie wissen ja, es ist ein Triebwerk mit variablem Schub, den man wie ein Motor betätigen kann und hier kann jemand, dem das Fahren einer Mondfähre Spaß macht und das muss ja ein Astronaut wohl haben, Sie fahren das Fahrzeug regelrecht auf die Mondoberfläche runter mit allen Raffinessen und Kleintricks. Wir nähern uns dem sogenannten Hochtor, das heißt dem allerletzten Punkt der letzten Abstiegsphase. 18 Kilometer zur Landestrecke. Ich habe die Stoppuhr in der Hand. In ungefähr 7 Minuten werden 9 Minuten vergangen sein. Also, kurz gesagt, wir nähern uns jetzt diesem Hochtor mit erheblicher Geschwindigkeit. Es ist immer wieder sagenhaft, und das muss man fast als alter, abgebrühter Apollo-Berichterstatter sagen, mit welch einer Ruhe und Cleverness diese Leute im Augenblick Ihren Flug reportieren. Man könnte annehmen, Sie sitzen im Simulator mit einem Glas Whisky in der Hand, aber Sie steuern die Mondlandefähre auf die Oberfläche. Hochtor ist passiert, die eigentliche, die Landesequenz beginnt. Sie sehen Camelot, der Anflugkrater ist zu sehen. 38 Grad beträgt jetzt nur noch die Neigung der Fähre. Die Flughöhe ungefähr 1500 Meter, die Fallgeschwindigkeit etwa 39 Meter pro Sekunde, die Fluggeschwindigkeit etwa 73 Meter pro Sekunde. Immer steiler richtet sich die Mondfähre auf. 45 Grad wurde eben gesagt. Ganz klar ist jetzt die Landestelle im Fenster zu sehen. Ja. Nach dem, was man hört, muss es geradezu Spaß machen, diese Mondfähre in Richtung Taurus Littrow zu fliegen. Ich habe es bei keinem anderen Astronauten bisher gehört. Eine derartig glänzende Reportage, die fast hier die Berichterstatter am Tisch überflüssig macht. 54 Grad, immer steiler richtet sich die Fähre auf, bis sie senkrecht über der Mondoberfläche steht. 400 Meter noch entfernt mit einer Fallgeschwindigkeit von 15 Metern pro Sekunde und einer Fluggeschwindigkeit von 39 Metern pro Sekunde. Die Fahrt verlangsamt sich, der Fall verlangsamt sich, die Entfernung wird immer geringer. Ein kleines bisschen zu hoch, 800 Fuß wurde gesagt, ungefähr 240 Meter, aber ein bisschen noch zu hoch, aber man kann das tarieren. Ja, Sie müssen ja vorsichtig sein. Ja. Sie landen in einem extrem schwierigen, gebirgigen Gelände, das übersät ist mit Kratern. Dieses Hochtal, könnte man sagen, zwischen immer den beiden großen Massiven. Immer noch ein bisschen zu hoch, Ruprecht Kurzrock, immer noch ein bisschen zu hoch. Sie müssen weiter runter, denn Sie sollen ja doch ein ganz bestimmtes Gebiet erforschen und sollen nicht einen Kilometer daneben landen. Und Sie müssen es in den Griff bekommen. Hören wir noch einmal rein. Treibstoff sieht gut aus. 110 Fuß, das sind ja nur noch ungefähr 33 Meter. Ja, wir sind jetzt ungefähr 40 Sekunden vor der Landung. Hören wir jetzt weiter hinein. 80 Feet, going down at 3. Getting a little dust. Ein bisschen Staubwirbel drauf. 60 Feet, going down about 2. Very little dust. Sehr wenig Staub. Very little dust. 40 feet, going down at 3. Nur noch 12 Meter hoch. Stand by. Achtung. 25 feet, down at 2. 15 Meter. Feels good. 20 feet. Wieder 12 Meter. Going down at 2. 10 feet. Nur noch 3 Meter. 3 Meter. 10 feet. Contact. Die Mondfähre steht. 5 Minuten vor 9. Besser gesagt, 20.55 Uhr auf dem Punkt ist Apollo 17 auf dem Mond gelandet. Die Triebwerke stehen. Eine glänzende Landung, eine Bilderbuchlandung. Apollo 17 ist auf dem Mond, die Astronauten Cernan und Schmidt sind sicher gelandet. Mit einer derartigen Ruhe, uns bleibt fast das Herz stehen und zu sagen, prima, wir sind unten. But we is here. And is we here. How's that look? Pressures look great. Tank two is down just a little bit before. Gauge it over at his manifold off. Manifold is great. Manifold's right on. Meine Damen und Herren, dazu muss gesagt werden, man muss jetzt zunächst einmal alle Systeme für einen eventuellen Rückstart durchchecken. Es bleibt keine Zeit, sofort durchs Fenster zu gucken, sondern man muss alles präparieren für eine Notsituation. Ich möchte jetzt erstmal sagen, Harold Zimmer, ich finde das fantastisch. Ich auch. Es ist nicht nur in seiner Ruhe ganz ausgezeichnet, es ist eine Unterhaltung, könnte man sagen, fast wie aus einem Studio. Wir hatten auch, glaube ich, noch nie eine so klare Kommunikation vom Mond. Und vor allen Dingen, wenn ich an vorhin denke, wo wir doch uns auch Sorgen gemacht haben, um die Antenne des Mutterschiffs, die immer ganz bedrohlich krachte. Aber diese Verständigung ist ausgezeichnet. Sie wird jetzt über die RIAS-Apollo-Berichterstattung auch viele Hörer direkt erreichen. Und ich glaube, sehr viele werden sich mit diesen Astronauten über die glückliche Ankunft auf dem Monde freuen. Hier wird gerade gesagt, dass man also nicht mehr von dem Treibstoff verbraucht hat, als man ursprünglich wollte. Es scheint doch so zu sein. Sie hören den Freudenschrei über den großen Stein, den man sieht, wenn man aus dem Fenster schaut. Das wird der Geologe sein, nehme ich an. Ja, vor allen Dingen ist es doch die Freude darüber, dass man nicht vielleicht in letzter Minute mit einem Landebein an diesen Brocken gestoßen ist. Das ist doch... Im Augenblick drängelt man sich anscheinend gerade an die Fenster. Okay, Gordy, we're standing by for your go. We're looking good on board. Das ist eine geradezu blühend fantastische Beschreibung, muss man sagen. Eine solche Lebendigkeit in dieser allerdings auch für Mondfahrer sehr tollen Landschaft, in der sie dort stehen, in dem Hochtal zwischen den beiden gewaltigen Massiven mit den vielen Kratern. Wir tippen darauf, dass der Capsule Communicator Dick Gordon ist, ein erfahrener Mondpilot, denn Gordy wird immer angesprochen und Gordy hat Verständnis für diese Dinge. Und nun beginnt, glaube ich, schon wieder das harte Handwerk. Zuerst wird beschrieben, wie die Landschaft aussieht, Steine herumliegen. Und ich glaube, man wird in wenigen Sekunden damit beginnen, auch den Zustand der einzelnen Systeme dem Boden durchzumitteln. Wir sagten es sich ja schon vorher, die Beschreibungen, auch die rein mündlichen Beschreibungen diesmal werden besonders wertvoll sein für Houston, denn bei allem Training handelt es sich ja bisher bei den Astronauten immer um Angelernte, um es so auszudrücken. Nun also ist ein erster richtiger Astrogeologe mit an Bord. Er wird auch immer die richtigen Fachausdrücke finden. Ob wir da immer mitkommen werden, Harold Zimmer, da bin ich vielleicht nicht ganz so sicher, aber wir werden jedenfalls unser Bestes versuchen. Ja, ich habe nur noch eines gehört, dass man vielleicht weitergeben sollte. Es wurde gesagt von Harrison Schmidt, von Jack Smith, das sieht wunderbar aus, das wird eine gute Fahrstrecke für den Rover. Es liegen zwar Steine herum, aber der Rover, das Mondauto, wird wahrscheinlich sich in diesem Gelände bewähren können. Nun, immer noch Landschaftsbeschreibungen. Man identifiziert alles das, was man auf den Karten gesehen im Simulator gelernt hat, Gelächter an Bord. Und jetzt wartet man wieder auf ein Kommando von Houston. Wie soll es weitergehen? Auf ein neues Go? Ja, ich glaube, Harold Zimmer, wir sollten jetzt zunächst mal Schluss machen. Wir melden uns ja kurz nach Mitternacht wieder mit der Fortsetzung der RIAS Weltraumberichterstattung, mit dem Bericht von dem ersten Ausstieg, der nach Plan um 0.33 Uhr beginnen soll. Aber wir werden selbstverständlich schon etwas vorher da sein und aufpassen. Jetzt im Augenblick geben wir zurück ans Programm an Lord Knut. Aus unserem Sonderstudio berichteten Harold Zimmer und Ruprecht Kurzrock über die Landung Apollo 17 und wir machen weiter mit unserer Hitparade in Schlager der Woche.